Hallo, mein Name ist Stefan Wiefling und ich führe jetzt ein Interview mit den drei Linören. Hallo. Hallo Stefan. Hi Stefan. Fehlt doch noch einer, oder? Okto, den haben wir daheim gelassen. Achso, war nicht brav. Nee. Naja. Studiert. Ach, studiert, ja. Also Schlampe. Grund. Mhm. Stellt euch jetzt mal nacheinander vor mit Namen und was ihr für eine Aufgabe in der Band habt. Fängst du an? Ich fange an, ja. Okay. Ich kenne meine Aufgaben gar nicht. Also ich bin Villain, ich darf ab und zu mitsingen und ansonsten kann ich wenig Texte schreiben. Das ist wohl wahr. Ja, also ich bin der Känga und ich spiele die Blockflöte. Und der Okto? Der Okto? Der ist nicht da. Er ist nicht da. Okto ist nicht da. Tja, was kann man über den Okto sagen? Am besten halt für unsere Radiesche zuständig. Radiesche, genau, spricht hervorragend Hessisch. Und babbelt. Babbelt und singt auch ganz toll Melodien. Aber momentan hat er keine Zeit. Zeit. Studiert. Auch keine Lust. Oder hat man das schon? Studiert, glaube ich. Hat er studiert? Was studiert er eigentlich? Wissen wir nicht. Eigentlich kennt man den gar nicht, oder? Pharmazeutik. Oder Psychopharmaka war es dann. Das war der Odi. Das war der Odi, der Psychopharmaka studiert. Okay. Nächste Frage. So, nächste bitte. Frage. Oder willst du jemanden anrufen? Weil wir sind jetzt bestimmt bei der 100.000 Euro Frage schon. Ach so? Demnächst dann. Kennst du jemanden? Nee, das spare ich noch auf. Okay. Also, die nächste Frage kann ich noch so. Ja, schauen wir mal. Wann kommt nie? Wenn du hier endlich auf die Leertaste drückst. Okay, warte, ich drück mal. Okay, gut. Jetzt kommt die erste Frage. Seit wann macht ihr denn Musik? Ja, man müsste das Ganze natürlich erstmal in dem Sinn beleuchten, um rauszufinden, machen wir überhaupt Musik? Ich finde schon, findest nicht? Ja, nicht unbedingt, aber da müsste man sich langsam ranarbeiten. Ich weiß nicht, ob wir jetzt dafür die Zeit haben, das alles hier rauszuarbeiten. Nee, ich denke, also Musik machen wir schon in einer gewissen Weise. Wir spielen ja immerhin, was spielst du? Blockflöte. Ja. Und ich bin an der Darmwindmaschine. Hat beides mit Löchern zu tun. Ja. Und solange keine Haare nur rum sind, finde ich es auch ganz lecker. Hallo. Das ist ein Schulradio. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Nächste Frage. Aha. Und wie kam dir auf die Idee, so eine Musik zu machen? Weißt du es noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir waren damals dermaßen Hacke. Ja, wir waren Hacke. Und zwar Hochhacke. Ne, das war meine Schwester, die war Hochhacke. Die war Hochhacke, ja. Ja, die Idee. Wir waren eigentlich beim Brainblaster. Beim TFM. Ja, schon beim TFM, beim Pipi-Tipi-Festival in München. Und haben dort eine Kiste Augustiner pro Mann getrunken. Vernichtet. Oder nur bezahlt, weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall saßen wir dann da und haben dann Brainblasters neue Freundin besungen. Brainblaster hat jetzt eine alte. Genau, so ging der Refrain. Und da entstand das dann so. Da gibt es tolle Live-Aufnahmen, die man sich bei uns auf der Homepage unter. Habe ich die Adresse Wenn vergessen? Man sie hochgeladen hätte, könnte man sie nicht herunterladen. Nein. Ach, verdammt, das weiß ich, was ich die letzten 10 Jahre machen wollte. Auf jeden Fall, wer ist das schon 10 Übrigens, Jahre her? Ja, genau, 10 Jahre. 10 Jahre Lenöre? 10 Jahre Lenöre. Das merken wir jetzt. Greatest Hits, Zeit wird. Also, wir müssen aufhören. Was inspiriert euch zu eurer Musik? Das ist so eine bescheuerte Frage, auf die gebe ich überhaupt keine Antwort. Also echt. Ja gut, wie viele Fans habt ihr denn ungefähr? Was schätzt ihr denn so? Ja, als 2 denke ich jetzt nicht unbedingt, oder? Also, man muss so sehen, ich besuche unsere Homepage regelmäßig. Du auch? Ja, schon. Also, muss ja gucken, ob du was verändert hast. Sind wir alleine schon 2? Wir 3 sind 2? Nee, wir sind zu 4. 3 Lenöre sind 4, die alle 2 nicht zählen können. So haben wir es mal definiert. Ich glaube, da war's mal. Wobei, man könnte es natürlich... Elaine, Octoate... Rodatron und ich. Du. Und du. Und ich. Ja, und du. Ja, du auch. Aber ich auch. Und wir beide. Also wir sind nochmal 6. Wir sind 7 Mann in der Band. Und Känguru spielt Schlagzeug und Villain. Das macht aber der? Um die Fans. Ach so, ja. Also da hat jeder, aber jeder ist ein Fan. Ich bin Fan von dir. Bist du auch Fan von mir? Ja, unbedingt. Also sind wir allein schon 7 Fans. Dann sonst kenne ich keinen. Wobei man sich jetzt die Frage stellen muss, diese Hochzeitsgesellschaft im letzten Jahr, diese 40 Mann, die Rettichfarmer sungen. Die alten Sungen, ob das nicht Fans waren? Waren es Fans? Potenzielle Fans. Aber die waren, glaube ich, auch betrunken. Also das haben wir 40 Mann Fans in Bayern und 3 bei mir zu Hause. Wobei ich meine Mutter nicht mitrechne. Die kennt das Zeug nicht, zum Glück. Spielt jemand von euch auch privat ein Instrument? Nimm mal das Plektron aus dem Mund, da kannst du mir Antworten geben. Privat spiele ich überhaupt kein Instrument. Ich mache das nur beruflich. Nur beruflich? Ja. Nee. Weil ich denke halt, weißt, du hast privat so viele andere Dinge zu tun, da kannst du nicht auch noch nebenher ein Instrument spielen. Hast du Zeit für ein Instrument? Ich habe nicht mal einen Hamster. Nee. Welche Instrumente sind denn das? Klar 5? Ja. Block. Wart. Block. Blockwart. Blockwart. Blockwart. Ja. Hast du die elektrische Zahnbürste als Instrument? Ja, doch. Die, die ist cool, ja. Vor allem, wenn man unterschiedliche Netzteile hat, wenn man die Zahnbürste deckt. Ein Tonumfang, das macht Freude. Nee, also sonst spielen wir eigentlich keine Instrumente, oder? Nee. Aha, gut. Habt ihr denn jemals Gesangsunterricht genommen? Nee, aber ich denke, man hört auch. Wobei, du warst doch neulich, oder? Ich hatte gestern meine erste Stunde, hab dann aber auch gleich wieder abgebrochen, weil das war sowas von langweilig. Ich glaube ja, du wurdest abgebrochen. Bitte? Du wurdest abgebrochen. Nein, der Typ war nett, aber irgendwie, der konnte auch nicht singen. Also, und dann bringt's ja nichts. Aha. Haben euch schon mal besorgte Eltern eine E-Mail geschrieben, wegen spezieller Texte? Ich meine hier so Lieder wie Eiche, Eiche und Mütze, Glatze, Glatze, die sind nicht gerade harmlos, Glatze, Glatze, ne? Glatze, Glatze, ja, unsere Jugend sind Abo. Abo? Im Abo? Im Abo. Jugend sind im Abo, ja. Jugend sind im Abo. Jedes Wochenende in den neuen Jugend. Jedes Wochenende im Abo. Bei Jamba? Im Spar-Abo. Im Spar. Darf man Jamba sagen? 20% auf Hühnchen. Jamba. Außer Tiernahrung. Nein. Nein. Darf man Jamba sagen im Radio? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Darf man Vögel sagen? Als wir bei MTV waren, durften wir Jamba sagen die ganze Zeit. Das stimmt, dann mussten wir sogar Jamba sagen. Ja. Jedes zweite Wort musste Jamba sein. Ja. Das war eine Schande. Nee, Jamba ist schon toll. Im Spar-Abo. Um was ging die Frage nochmal? Ob wir schon jemals Hühnchen gegessen hätten. Nein, Hühnchen hatte ich noch nie. Ich war letztes Mal mit Italiener, da hat er Sackratten. Das war vielleicht übel. Ich hatte 2 Wochen gebraucht, bis sie da weg waren. Hör auf zu lachen jetzt. Was wird man denn in Zukunft von den drei Lenören hören? Claudian Fahrrad, Claudian Fahrrad, Claudian Fahrrad, Klaus. Claudian Fahrrad, Claudian Fahrrad, Claudian Fahrrad, Klaus. Das ist eine Coverversion von einem ziemlich berühmten Hit von einem Lux, von einem richtig alten Retro-Lux. Lux, genau. Ja. Und, aus einem Land vor unserer Zeit. Weit vor unserer Zeit. Das Allgäu, da sprechen sie auch kein Schwäbisch, nicht mal ansatzweise. Aber auch kein Deutsch. Nein, Österreichisch. Darf man das sagen? Darf man Jamba sagen im Radio? Jamba? Jamba. Bei Viva muss man das die ganze Zeit sagen. Bei Viva muss man die ganze Zeit Jamba sagen, alle 2 Minuten. Wunderbar. Zuerst dachte ich, der Michael Jackson wäre auch da, aber war doch bloß ein Affe in der Moderation. Der aus der Trigema-Werbung, ja, oder? Genau. Der Trigema-Affe. Stimmt, so, na, ich erinnere mich. Dunkel. Jetzt im Spar-Abo. Wir sind jetzt auch bei Jamba, gell? Wir sind auch bei Jamba. Ja, ich habe letztens schon schreiben müssen. Echt, jetzt weiß ich nicht. Wir sind bei Jamba. Kam so eine Scheiße. Ja, das fand ich cool. Nur für Lenöre oder für alles? Ich habe alles unterschrieben, war mir egal. Oh Gott. So, ja, weiter, Entschuldigung. Ja, und jetzt kommt die letzte Frage. Seid ihr Emos? Du schon ein bisschen, oder? Nee, Punk. Punk. Speedpunk. Speedpunk. Death Metal, Speedpunk, Rockos, Poppers. Mit Trash. Poppers? Metal. Doom. Doom Trash Metal Poppers. We are the Doom Trash Metal Poppers. Ja. Metal Poppers. Metal Poppers. We are the Metal Poppers. We pop the Metals. Also zumindest die Hälfte von uns. Darf man das im Schulradio so sagen? Poppen? Wenn du Jamba sagen darfst, du schon Poppen sagen. Ja, aber Mädels poppen. Mädels poppen, warum nicht? Im Schulradio? Bei uns damals hättest du nicht sagen dürfen. Da gab es ja noch gar kein Radio bei euch. Da gab es gerade die ersten Volksempfänger. Naja, damals bei Hitler. Naja, ja. Ja. Nächste so Frage. So viel dazu. Zu den Emos. Mhm. Ne, die mögen die, glaub. Oder? Du? Nicht? Ja, die Frage kommt noch. Was soll die von denen halten? Ja, Moment, wir spielen das über. Glaub. Stopp. Halt jetzt, Dagosch. Was haltet ihr von denen? Ich glaube, die Frage muss anders lauten. Wie viele haltet ihr von denen? Ja, also, ja, ich habe 2 Stück da. Ich habe nämlich auch 2 Stück. Die sind nett. Die Wohnung sauber, ja, wie nie zuvor. Aber putzen bei uns und tun die Geräte abstauben. Also, aber natürlich immer diese scheiß Rasierklingen liegen überall in der Ecke rum. Das stört mich etwas, aber ansonsten. Und der eine hat mir die gesamte Couch versaut, die Sau. Wieso? Rasiert klingt ja, am Arsch gehabt, ja, oder nein, was? Nicht am Arsch, aber hier die Hände aufgeschnitten und dann die ganze Soße auf meine weiße Couch. Du. Ach so. Wildleder kriegst du ja, nie wieder raus. So geht's halt, wenn man Emos hält, gell? Ja, das ist machen, aber die waren günstig. Ich habe mal beim Dehner. Dehner? Ja, im Gartenmarkt stand hier rum, neben so einer Betunie. Skulptur. Skulptur. Ja. Aha. Betunie, heißt das Betunie? Darf man Jamba sagen im Radio? Jamba? Jamba! Jamba, ne, also im Monatsabo haben wir unsere Emos quasi. Da kommt alle zwei Wochen kommt ein frischer, weil der andere ist ja völlig aufgeschnitten, kannst du ja vergessen. Ne, aber die sind nett. Also so vom Gefühl her. Gut, das war ja sehr interessant. Vielen Dank für das Interview. Ja, falls überhaupt noch einer zuhört, bitte, gern geschehen. Ja, machen wir immer wieder mal. Alle haben längst ausgeschaltet. Ja, also wenn du mal irgendwie nochmal eins brauchst, dann wir kennen noch zwei andere, die wir vielleicht anrufen könnten. Als Leneure anmelden könnten. Ja. Und ruckzuck machen wir dir 8 Megabyte Interview ohne jeden Sinn. Ja, ne, Sinn hat schon. Doch. Lol. Rotfel. Ja.